und ich rutsche um in meinen Schuhen. Jeder sagt mir irgendwas, was wichtig ist. Yeah, was ist zu tun? Wenn ich sehe, wie alles Leben sich vergnügt und nichts von den nahen Wüsten weiß, fühl ich mich der Welt, ich Welt ums Leben liegt, wie ein Fischlein unterm Eis. So als wenn ich nicht dazu reißen und dabei nicht ruhen. Und ein jeder sagt, er wäre gut für mich. Yeah, was ist zu tun? Wenn es eine Liebe für die Seele gibt und der Leib blieb eine andere heiß, häng ich da und bin auf einmal ungeliebt, wie ein Fischlein unterm Eis. So als wenn ich nicht dazu gehöre, so als ob ich nicht mehr. Als ein Fischlein unterm Eis.